Wie kühl die Stimmung bei diesen Gesprächen ist, das konnte man einigen Bemerkungen von Finanzminister Theo Weigel entnehmen, der sichtlich verstimmt war über die Beschlüsse des runden Tisches. Forderungen nach einer Soforthilfe in Höhe von 10 bis 15 Milliarden Mark wies er zurück und er wandte sich gegen den Vorwurf, der am runden Tisch erhoben worden war, die Bundesregierung verschärfe das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Die Empfehlung, Bundespolitiker vom Wahlkampf in der DDR auszuschließen, sei, so Weigel, auch nicht gerade freundlich gewesen. Weigel wehrte sich auch gegen den Vorwurf, die Bundesrepublik betreibe den Anschluss der DDR. Ich habe das Wort Anschluss nicht genützt und nicht gebraucht, aber es gibt einen sehr klugen Artikel im Grundgesetz und das ist nun die Frage, wie die Bürger und wie die Länder in der DDR sich ihre neue Rechts- und Wirtschaftsordnung vorstellen, ob sie einen sehr schwierigen, langwierigen Weg gehen wollen, sehr viele einzelne Rechtsetzungsakte durchzusetzen, zu beschließen, oder ob der Weg genommen wird, eine bewährte, freiheitliche, demokratische Grundordnung in wesentlichen Dingen zu übernehmen. Seit kurz nach 11 nun tagen beide Delegationen im NATO-Saal, dem größten Raum des Kanzleramtes. Diese Gesprächsrunde konnte erst mit einiger Verspätung begonnen werden, weil Hans Modrow den Kollegen vom DDR-Fernsehen im NATO-Saal ein Interview gab, das nahezu chaotische Zustände auslöste, da natürlich jeder Journalist sein Mikrofon in die Nähe des Ministerpräsidenten bekommen wollte. An diesem Gespräch nehmen auch Bundesratspräsident Walter Momper sowie der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Johannes Rau und sein bayerischer Amtskollege Max Streibel teil. Bei Mineralwasser und Fruchtsaft, vor einem bestimmt 4 Quadratmeter großen modernen Gemälde in den Farben Schwarz-Rot-Gold, wird dieses Gespräch andauern bei 13 Uhr, bis der Kanzler zum Mittagessen bittet. Und damit zunächst zurück nach Köln. Ja, vielen Dank für diesen ersten Bericht, Peter Kapern. Wie gesagt, sind die Weichen für einen deutschen Gesamtstaat seit heute unabänderlich gestellt? Denn was, fragt es sich andersherum, bleibt von der Souveränität der DDR noch übrig, wenn sie mit der Bundesrepublik eine Währungsunion und eine Wirtschaftsgemeinschaft eingeht? Verhandlungen darüber sollen demnächst beginnen. Dies das wichtigste Ergebnis des Bonner Gipfeltreffens zwischen Bundeskanzler Helmut Kohl und DDR-Regierungschef Hans Modrow. Der Kanzler auf der anschließenden Pressekonferenz. Wir sind bereit, uns umfassend für die Menschen der DDR zu engagieren, damit sie in ihrer Heimat bleiben und den wirtschaftlichen Neubeginn dort mitgestalten können. Dies ist eine ganz entscheidende Botschaft an unsere Landsleute in der DDR. Zweitens, wir gehen einen ganz wesentlichen Schritt weiter. Ich habe Ministerpräsident Modrow und seinen Regierungsmitgliedern das Angebot unterbreitet, sofortige Verhandlungen zur Schaffung einer Währungsunion und Wirtschaftsgemeinschaft aufzunehmen. Zu diesem Zweck soll eine gemeinsame Kommission mit Experten gebildet werden, die ihre Gespräche unverzüglich beginnt. Wir haben verabredet, dass diese Gespräche bereits in der nächsten Woche beginnen können. Das heißt, wir wollen hier handeln ohne jeden Zeitverzug. Hans Modrow hatte schon bei seiner Ankunft heute Vormittag noch einmal unverhohlen Beschwerde geführt, dass sich DDR-Regierung, aber auch viele Oppositionsgruppen und Bürger vom forschen Bonner Marsch Richtung Einheit überfahren fühlen. Vor der Presse versuchte der DDR-Regierungschef mit nachdenklichen Anmerkungen Selbstbewusstsein zu demonstrieren. Möge man nie vergessen, dass vom Volk der DDR in die Vereinigung nicht nur die bittere Niederlage des realen Sozialismus eingebracht wird, sondern auch jenes stolze Wort, wir sind das Volk. Ich hoffe zutiefst, dass dieses Wort und sein politischer Inhalt nicht verloren gehen werden. Möge man nie vergessen, dass die DDR in ein künftiges Deutschland Werte einzubringen hat, geistige und kulturelle Werte, die in Jahrzehnten trotz alledem gewachsen sind, und materielle Werte, deren sich die Arbeit und Ingenieure, die Bauern und Handwerker, ja auch die sogenannten kleinen Angestellten nicht schämen brauchen. Wer heute rasch und gern nur von einer instabilen DDR oder deren schwierigen Wirtschaft spricht, muss sich am Ende auch befragen lassen, ob man den Preis der Vereinigung nicht zu sehr zu Lasten des Volkes drücken will. Und nun, eine halbe Stunde nach Ende der Pressekonferenz und direkt aus unserem Bonner Studio, Hans Linketscher mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse. Hallo Bonn, Herr Linketscher. Ja. Hören Sie mich jetzt? Ja, ich höre Sie. Dann bitte ich um die Zusammenfassung der Ergebnisse des heutigen Treffens. Beschlossen wurde, wenn man so will, bei dem heutigen deutsch-deutschen Treffen nichts. Beide Seiten haben ihre Standpunkte dargelegt, beider Ziel die Einheit Deutschlands. Laut Bundeskanzler Helmut Kohl ist die Bundesrepublik bereit, kurzfristig zu helfen. Sie zahlt zum Beispiel, so Kohl, insgesamt 2,15 Milliarden Mark in den sogenannten Reisefonds, damit die DDR-Bürger Ost- in Westmark wechseln können. Sie stellt mehr als 2 Milliarden Mark für das sogenannte EAP-Sondervermögen zur Verfügung, also zur Absicherung von Wirtschaftskrediten. 900 Millionen Mark sind für den Umweltschutz eingeplant und laut Bundesfinanzminister Theo Weigel sind insgesamt 30 Milliarden Mark für 1990 an öffentlicher Finanzhilfe der Bundesrepublik für die DDR vorgesehen. Besonders ein Satz von Hans Modrow verdient Beachtung. Der Anschluss der DDR an die Bundesrepublik könne kein Konzept auf dem Weg zu einer Wiedervereinigung sein. In vielen Punkten sind die Regierungen von Ostberlin und Bonn uneinig. Während die Bundesregierung behauptet, die von ihr beschlossenen Sofortmaßnahmen, zumindest ein Teil, würden bereits laufen, widerspricht DDR-Ministerpräsident Modrow und verweist darauf, dass eine deutsch-deutsche Kommission nach dem Willen des Bundeskanzlers zusammenkommen müsse, um über die Verwendung der Gelder zu sprechen. Nationale Solidarität ist die Losung, mit der Helmut Kohl die Bundesbürger auf finanzielle Opfer vorbereiten will. Die DDR dagegen drängt darauf, dass auf dem Weg zur deutschen Einheit ihre Bürger den sozialen Besitzstand nicht verlieren dürfen. Dazu zählen die Absicherung der Renten, die niedrigen Mieten und das Recht der Bauern, den teilweise enteigneten Boden auch weiterhin bewirtschaften zu dürfen. Modrow sieht es als die Pflicht seiner Regierung an, die Bürger der DDR vor Schaden zu bewahren. Gesamtdeutsche Wahlen noch in diesem Jahr, wie sie hier und dort in der Bundesrepublik überlegt werden, waren heute kein Gesprächsthema. Thema polnische Westgrenze. Modrow hatte den Kanzler bei dessen Moskau-Versuch so verstanden, dass diese Grenze akzeptiert werde. Kohl dagegen stellte fest, erst ein gesamtdeutsches Parlament und eine gesamtdeutsche Regierung könnten über diese Frage entscheiden. Die SPD-Opposition sitzt bei den deutsch-deutschen Verhandlungen bisher nicht einmal am Katzentisch. Auch von einer parteiübergreifenden großen Bonner Deutschlandrunde will der Kanzler nichts wissen. Und die Anmerkungen der Sozialdemokraten zu den heutigen Gesprächen wird Kohl gelassen zu den Akten nehmen. Für die SPD Horst Ehmke mit einer ersten Bewertung dieser Ergebnisse Frank Wahrlich berichtet. Horst Ehmke saß am Tisch des SPD-Fraktionszimmers. Seine Reaktion auf die Pressekonferenz Kohl-Modrow war, die Begegnung zeige erneut, dass Deutschlandpolitik von Helmut Kohl in der Art eines Showmasters betrieben werde. Lächelnd, aber mit wenig dahinter. Viel Zeit sei bisher vertan worden und das heutige Treffen sei ohne konkrete Ergebnisse geblieben, also es werde noch viel mehr Zeit vertan. Konkret nannte Ehmke, den Zustrom der DDR-Übersiedler zu stoppen, dafür hätte es keine Signale gegeben, außer noch eine Kommission, nämlich die für die Währungsunion, sei eingerichtet worden. Wir Sozialdemokraten sind enttäuscht, sagte Ehmke. Offenbar sei die Strategie der Regierung Kohl bis zum 18. März keine Ergebnisse erzielen zu wollen. Mangelnde Ergebnisse würden mit einem Jung-Siegfried-Lächeln übergangen. Eine etwas positivere Einschätzung auf dieser Pressekonferenz hatte Dr. Remberg, Minister in der Regierung Modrow ohne Geschäftsbereich. Er sagte, von dem heutigen Treffen Kohl-Modrow würde eine psychologische Wirkung auf die DDR-Bevölkerung ausgehen. Mittlerweile seien die Ziele klar, nämlich staatliche Einheit und Währungsunion. Und Dr. Remberg meinte wohl, dass auch diese beiden Ziele Auswirkungen auf den Übersiedlerstrom haben könnten. Und damit zurück nach Baden-Baden. Zum Treffen Kohl-Modrow und seinen Ergebnissen auch der Kommentar Gerd Lotze aus Bonn. Ich habe mir andauernd überlegt, was in diesem, im Vergleich zu Bundeskanzler Kohl, kleinem Herrn Modrow vor sich geht. Er saß mit zerfurchtem Gesicht vor der Bundespressekonferenz, nachdem er einen halben Tag mit den Spitzen der Bonner Politik konferiert hatte. Hans Modrow weiß, wie alle in Deutschland, dass die Vereinigung der beiden deutschen Staaten kommen wird. Er trug unsichtbar die weiße Fahne der Kapitulation mit sich, aber er wollte dabei, auf die Großherzigkeit des Siegers bauend, möglichst günstige Bedingungen aushandeln. Dabei bekannte sich der alte SED-Mann Modrow zu, wie er sagte, bitteren Niederlage des real existierenden Sozialismus, versuchte aber gleichwohl einige der Werte zu retten, die in den vergangenen 40 Jahren in diesem Staat DDR oder vielleicht gegen ihn entstanden sind und die er für wert hielt, in ein einiges Deutschland zu retten. Dass er dabei die Schriftsteller Christa Wolf und Stefan Heim bemühte, wirkte eher rührend angesichts der wirtschafts- und währungspolitischen Umarmung, die der DDR durch die Bundesrepublik bevorsteht. Die Kapitulation der DDR soll, so hatte ich das Empfinden, keine bedingungslose sein. Motrow machte sich in Bonn zum Fürsprecher der kleinen Leute in der DDR, der Rentner, der Arbeiter und Bauern, die um ihren Grund und Boden bangen und um die Besitzer der Sparbücher, auf denen zwar wertlose Ostmark, aber gleichwohl die Früchte eines arbeitserfüllten Lebens liegen. Für sie legte er ein gutes Wort ein. Für sie hätte der kleine grauhaarige Mann mit dem von Sorgen gezeichneten Gesicht gern einige Zusicherungen mit nach Hause genommen. Aber fast mit Galgenhumor blieb ihm nur das Resümee übrig. Sie sehen, guter Wille war die Hauptsache. Das Treffen heute zu Ende geht. Genscher dankte dem sowjetischen Generalsekretär Gorbatschow dafür, dass er vor zwei Tagen beim Besuch des Bundeskanzlers festgestellt habe, die Frage der deutschen Einheit sei von den Deutschen zu entscheiden, die Form und Tempo der Vereinigung selbst wählen müssten. Genscher hob hervor die historische und die europäische Dimension dieses Wegs der Vereinigung, den die Deutschen jetzt beschreiten. Zur historischen Dimension gehöre die Erinnerung an von Deutschen den Nachbarn zugefügtes Leid, zur europäischen Dimension, dass das deutsche Schicksal in das Schicksal Europas einzubetten sei. Die Europäische Gemeinschaft, die KSZE, die Ost-West-Stabilitätspartnerschaft, das gemeinsame europäische Haus und eine gesamteuropäische Friedensordnung nannte Genscher als Perspektiven. Genscher sprach von der Steuerungsfunktion von NATO und Warschauer Pakt auf dem Weg zur kooperativen Stabilität in Europa. Die Bündnisse müssen beitragen zur Stabilitätspartnerschaft zwischen West und Ost. Sie müssen Elemente neuer kooperativer Sicherheitsstrukturen sein, von denen sie zunehmend überwölbt werden und in denen sie schließlich aufgehen können, entwarf Genscher eine europäische Zukunftsskizze, in der die Bündnisse überflüssig sind. Er betonte die Zugehörigkeit der USA und Kanadas zu Europa als Inhaber der gleichen Wurzeln und der europäischen Identität. Genscher forderte die Schaffung einer Fülle von gesamteuropäischen Institutionen, um das Zusammenwachsen des Kontinents im KSZE-Rahmen zu fördern. Die Geschichte wiederholt ihre Angebote nicht, mahnte Genscher in seinem Schlusssatz, in einer Rede, die West und Ost drängt, jetzt bei der Gestaltung des neuen, versöhnten Europa die Chance der augenblicklichen Aufbruchsstimmung nicht zu vertun. Genscher beschrieb die Forderung des sowjetischen Außenministers Schewardnadze, dass dem auf dieser Konferenz ins Auge gefassten offenen Himmel auch vertrauensbildende Maßnahmen auf See und im All folgen sollen, als neue Dimension auf dem Weg zur Sicherheit durch umfassende Transparenz. Mit dem Satz auf Wien 1 muss ohne Pause Wien 2 folgen, warb Genscher für rastloses Fortschreiten bei der Reduzierung konventioneller Streitkräfte und Waffen. Auch die Streitkräfte der Stationierungsländer seien einzubeziehen. Dies werde durchgreifende Auswirkungen auf die Stärke der Bundeswehr haben. Nukleare Kurzstreckenraketen und nukleare Artillerie dürften von der Abrüstung nicht ausgenommen werden. Ranghohe Mitglieder der US-Delegation in Ottawa erläuterten derweil, wie Washington sich den Prozess zur deutschen Vereinigung vorstellt, das sogenannte 2+4-Modell, das als amerikanische Initiative vorgestellt wurde. Es besagt, dass sobald eine frei gewählte DDR-Regierung besteht, die zwei deutschen Staaten die internen Aspekte der Vereinigung klären, dann oder schon währenddessen setzen die zwei sich mit den vier Mächten an einen Tisch, um die externen Aspekte der deutschen Vereinigung zu präsentieren bzw. zu klären. 2+4 heißt 6, sagt Washington. 6 völlig souveräne Staaten sitzen an einem Tisch zur Klärung sie betreffender fundamentaler Fragen. Hermann Krause. Noch ist das ganze Ausmaß der Unruhen in der im Süden der Sowjetunion gelegenen Republik Tadschikistan nicht ersichtlich. Nach den letzten Informationen sollen 7 Menschen getötet und 108 verletzt worden sein. Wie ein Mitarbeiter des staatlichen Rundfunks in Duschanbe, der Hauptstadt Tadschikistans, mitteilte, halten die Ausschreitungen weiter an. Auch am späten Abend kam es noch zu Brandstiftungen und Plünderungen. Immer wieder versuchen Menschenmassen, das Gebäude des Zentralkomitees, das von Soldaten und Militärfahrzeugen umstellt ist, zu stürmen, teilte ein Informant mit. Überall in der Stadt sind Schüsse zu hören. Die Behörden reagierten mit der Verhängung des Ausnahmezustandes. Wie Radio Moskau berichtete, wurden an Kreuzungen Panzer aufgefahren, Miliz und Sondereinheiten patrouillieren in den Straßen. Nach Darstellung der Komsomolskaja Pravda begannen die Unruhen am Wochenende. Im Zentrum von Duschanbe fanden nicht genehmigte Kundgebungen statt. Der Anlass? In der Stadt kursierten Gerüchte, dass über 1000 armenische Familien, die aus Baku vor den Aserbaidschanern fliehen mussten, Wohnungen in Duschanbe erhalten sollen. Vertreter der örtlichen Behörden versuchten, diese Gerüchte zu dementieren. Bisher seien nicht mehr als 39 Armenier angekommen, diese würden bei Verwandten wohnen. Dennoch ließ sich die Menge nicht beruhigen. Sie stürmte das Gebäude des Zentralkomitees, verwüstete Zimmer und setzte ein Stockwerk in Brand. Einheiten der Miliz konnten nur unter Anwendung von Schlagstöcken und Wasserwerfern die Menschen zurückdrängen. Nachdem es gelang, das Zentralkomitee zu befreien, so die Komsomolskaja Prawda, zog die Menschenmenge durch die Stadt. Es kam zu Plünderungen und Brandstiftungen. Das Präsidium des Obersten Sowjet erklärte daraufhin den Ausnahmezustand. Der tadschikische Innenminister wurde zum Militärkommandanten erklärt, eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Während es noch am heutigen Morgen so aussah, als ob sich die Situation stabilisierte, heißt es jetzt, dass immer mehr Tadschiken aus den ländlichen Gebieten in die Hauptstadt angereist kommen. Tausende von Menschen seien in den Straßen. Eine Regierungskommission habe Verhandlungen aufgenommen. Wie eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung erklärte, herrscht unter den Nicht-Moslems große Angst. Bereits jetzt sind 200 Armenier, die seit vielen Jahren in Duschanbe wohnten, evakuiert worden. Die in Tadschikistan lebenden Russen und Ukrainer machen ungefähr 10% der Bevölkerung aus. Der Anteil der Usbeken wird mit 23% angegeben. Tadschikistan gehörte 1924 mit zu Usbekistan, wurde 5 Jahre später aber dann wieder ausgegliedert und in eine selbstständige Republik verwandelt. Auf den Kundgebungen waren auch Rufe wie Tadschikistan den Tadschiken laut geworden. Nach einem Bericht der Izvestia soll es auch im benachbarten Kirgisien in der Hauptstadt Frunze zu Demonstrationen gegen Minderheiten gekommen sein. Nelson Mandela, die Symbolfigur des schwarzafrikanischen Widerstandes in Südafrika, steht jetzt vor der schwierigen Aufgabe, die ihm wohl zufallende Rolle als Mann des Ausgleichs auch seinen Landsleuten gegenüber als den richtigen Weg darzulegen. Zwar hat er es bei seinen ersten öffentlichen Auftritten weitgehend bei allgemeinen Formulierungen bewenden lassen, aber in puncto bewaffneter Kampf doch eine eher gemäßigte Position bezogen. Wie hoch die Erwartungen seiner schwarzen Landsleute andererseits sind, zeigt die Tatsache, dass gestern schon Zehntausende in Soweto, dem schwarzen Ghetto von Johannesburg, auf ihn warteten, obwohl seine Ankunft erst für heute angekündigt war. Wie es dabei zuging, schildert nun Klaus Metzler. Es war wahrscheinlich die größte Massenveranstaltung unter freiem Himmel, die Südafrika je gesehen hat. Wohl mehr als 120.000 Menschen waren den ganzen Tag über in das riesige Fußballstadion Sowetos geströmt, um den großen Sohn der Township zu begrüßen. Den Mann, der für sie in 27 Jahren Gefängnis zum Mythos geworden war, den sie nun in Freiheit sehen, hören wollten. Welcome home, Mandela-Transparente wehten im Wind. T-Shirt-Verkäufer vor dem Soccer City-Stadion machten ein glänzendes Geschäft mit ihren bedruckten Hemden, auf denen etwa Mandela is back stand. Viva-Rufe und Amanda-Rufe hallten über den Rasen des Spielfeldes, während in der Luft Pressehubschrauber kreisten. Wieder einmal ließ Nelson Mandela auf sich warten, was Sprecher der Organisatoren der UDF veranlasste, um Geduld und Disziplin zu bitten, um Ausschreitungen zu vermeiden. Die Sicherheitsvorkehrungen sind verschärft worden nach Gewaltdrohungen der Ultrarechten, aber auch schwarze, militante Jugendliche aus den Townships stellten ja bereits unter Beweis, dass Mandela nicht unumstritten ist in der schwarzen Szene. Bevor Nelson Mandela dann unter dem Jubel der 120.000 ins Stadion kam, hielt Walter Sisulu eine kurze Rede. Engster Freund Mandelas und ANC-Veteran wie dieser, der den gut gelaunten Schwarzen, die bereits vor dem Stadion zu singen und tanzen anstimmten, sagte, dass der Kampf nur mit Disziplin gewonnen werden könne. Ein jeder habe diese Pflicht der Gesellschaft gegenüber. Gerade Nelson Mandela habe wie kein anderer Führer bewiesen, wie sehr er zur Disziplin fähig sei. Und dann begann Mandela zu sprechen, makellos gekleidet, wie schon bei seinen ersten beiden Auftritten in Kapstadt, im grauen Anzug und im weißen Hemd. Auf dieser ersten großen Veranstaltung in Johannesburg seit 27 Jahren legte der 71-Jährige denn auch sofort den Finger in die gärende Wunde Südafrikas. Mit tiefer Traurigkeit kehre ich hierher zurück, sagte Mandela. Ich weiß, wie sehr ihr unter einem unmenschlichen System nach wie vor leidet, das sich durch Wohnungsmangel, eine schwelende Erziehungskrise und hohe Arbeitslosigkeit auszeichnet. So Mandela wörtlich. Er sei geschockt über die Verbrechensstatistiken, daher müsse die Kampagne für eine offene Stadt als wichtiger Bestandteil des Kampfes gesehen werden. Unser Sieg muss friedlich und freudig gefeiert werden. Ich rufe euch, das Volk auf, etwas gegen die sinnlose Gewalt zu tun, die in den Townships herrscht. Die Apartheid ansprechend, sagte Nelson Mandela, die Ausbeutung des Volkes leite sich aus Südafrikas Rassengesetzgebung her. Daher müssten schwarze Arbeiter, die Fabriken errichtet, Straßen und Städte gebaut hätten, am Wohlstand dieses Landes künftig partizipieren können. Die heutige Massenveranstaltung in der 2-Millionen-Township Soweto bildet den Auftakt zu einer Reihe weiterer Begrüßungsfeiern für Mandela im ganzen Land in dieser Woche. Die besorgten Veranstalter und Organisatoren konnten zumindest heute aufatmen. Das Riesenspektakel verlief ohne Zwischenfälle. Nach der Rede Nelson Mandelas gingen die Menschen friedlich nach Hause. Sie hörten Informationen am Abend. Redakteurmikrofon war Hans-Peter Probst. Deutschlandfunk, Hintergrund, Politik. Heute Modrow in Bonn. Eine Dokumentation der Erklärungen von Bundeskanzler Kohl und Ministerpräsident Modrow. Redakteurmikrofon Wolfgang Reier. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zur Stunde hat DDR-Ministerpräsident Hans Modrow ein Gespräch mit dem SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel im Bonner Hotel Scandic. Unmittelbar vorher lag der Termin mit dem Bundespräsidenten. Modrow und seine Delegation, 17 Regierungsmitglieder und einige Experten, werden heute Abend und morgen im Laufe des Tages noch eine ganze Reihe Einzelgespräche führen, und zwar mit allen Fraktionsvorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien und mit den Repräsentanten der Wirtschaft, also mit BDA, BDI und dem Bundesverband Deutscher Banken. So gesehen ist es jetzt zu früh für eine abschließende Analyse dieser deutsch-deutschen Verhandlungen. Doch der große politische Rahmen wurde heute im Bundeskanzleramt abgesteckt. In einem Einzelgespräch Kohl-Modrow und in einer erweiterten Gesprächsrunde, an der die Fachminister der DDR und die Bonner Minister Seiters, Weigel, Hausmann, Blüm, Kichle, Hasselfeld und Wilms teilnahmen. Außerdem dabei erstmals bei solchen Gesprächen die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Bayern, Johannes Rau und Max Streibel, sowie der amtierende Bundesratspräsident Walter Momper. Ein leichter Tag war das nicht, weder für die Gäste noch für die Gastgeber. Die Zahl der Übersiedler vorige Woche immer noch 11.821. Vor diesem Hintergrund der Druck für beide Seiten zu schnellen Entscheidungen. Bei allen Empfindlichkeiten gegenüber der so vorgegebenen Geschwindigkeit, bei vielleicht auch einigen Risiken, konnte die Frage ja eigentlich doch nur heißen, was verabredet man für die nächsten 33 Tage bis zur Wahl in der DDR und welchen Fahrplan hat man für die Zeit danach ins Auge zu fassen. Kurz, es konnte nur um das Wann und um das Wie gehen. Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten, die Frage des Ob also, spielte ja genau genommen schon keine Rolle mehr. Nach den Sondierungen des amerikanischen Außenministers Baker in Moskau und nach den Gesprächen Kohls mit Gorbatschow am vergangenen Wochenende. Die Bilanz heute, anders als beim ersten Treffen zwischen Kohl und Modrow im Dezember in Dresden, hat es keine gemeinsame Erklärung der beiden Delegationen gegeben. Frage also, wie haben die beiden Regierungschefs ihre Gespräche erläutert und bewertet? In nur geringfügig gekürzter Form dokumentieren wir in der folgenden Sendung die Erklärungen von Bundeskanzler Kohl und Ministerpräsident Modrow. Zunächst der Bundeskanzler. Wir sind bereit, uns umfassend für die Menschen der DDR zu engagieren, damit sie in ihrer Heimat bleiben und den wirtschaftlichen Neubeginn dort mitgestalten können. Dies ist eine ganz entscheidende Botschaft an unsere Landsleute in der DDR. Zweitens, wir gehen einen ganz wesentlichen Schritt weiter. Ich habe Ministerpräsident Modrow und seinen Regierungsmitgliedern das Angebot unterbreitet, sofortige Verhandlungen zur Schaffung einer Währungsunion und Wirtschaftsgemeinschaft aufzunehmen. Zu diesem Zweck soll eine gemeinsame Kommission mit Experten gebildet werden, die ihre Gespräche unverzüglich beginnt. Wir haben verabredet, dass diese Gespräche bereits in der nächsten Woche beginnen können. Das heißt, wir wollen hier handeln ohne jeden Zeitverzug. Aus unserer Sicht besteht dieses Angebot im Kern aus zwei Teilen. An einem Stichtag wird die Mark der DDR als Währungseinheit und gesetzliches Zahlungsmittel durch die D-Mark ersetzt. Und zweitens, zeitgleich müssen von der DDR die notwendigen rechtlichen Voraussetzungen für die Einführung einer sozialen Marktwirtschaft geschaffen sein. Für uns als Bundesregierung steht beides in einem unauslösbaren Zusammenhang. Politisch und ökonomisch, meine Damen und Herren, bedeutet dieses Angebot der Bundesregierung, dass wir bereit sind, auf ungewöhnliche, ja revolutionäre Ereignisse unsererseits eine ungewöhnliche, und wenn Sie es ökonomisch betrachten, auch revolutionäre Antwort zu geben. Denn über eines kann kein Zweifel bestehen. In einer politisch und wirtschaftlich normalen Situation wäre der Weg ein anderer gewesen. Und zwar mit weit mehr Schritten auf dem Weg zu Reformen und Anpassungen. Ich bin mir auch über die Kritik bei unserem Weg in der Bundesrepublik durchaus bewusst. Aber ich sage allen Kritikern angesichts der Dramatik der Entwicklung, ist diese Entscheidung von unserer Sicht aus gesehen richtig. Die krisenhafte Zuspitzung der Lage in der DDR macht jetzt mutige Antworten notwendig. Politische und gesellschaftliche Umwälzungen haben zu einer dramatischen Verkürzung jenes politischen Zeitmaßes geführt, von dem auch ich etwa bei meiner Rede im Bundestag zu den 10 Punkten ausgegangen bin. Wir haben damals von der Vertragsgemeinschaft gesprochen, war noch nicht einmal ein Wahltermin, wie Sie wissen, bekannt, von konföderativen Strukturen und von der Föderation. Wir sind jetzt in einer Entwicklung, dass die ersten beiden Stufen sich so jedenfalls nicht mehr realisieren lassen. In dieser Situation, und dies sage ich mit Bedacht, geht es um mehr als um ökonomische Fragen, so wichtig diese sind. Es muss uns darum gehen, ein klares, ein unmissverständliches Signal der Hoffnung und der Ermutigung für die Menschen der DDR zu setzen. Deswegen haben wir dieses Angebot gemacht, eine Währungsunion, eine Wirtschaftsgemeinschaft möglichst bald zu begründen. Für uns, für die Bundesrepublik Deutschland bedeutet dies, dass wir in diesem Angebot unseren stärksten wirtschaftlichen Aktivposten einbringen. Das ist die D-Mark. Wir beteiligen damit die Landsleute in der DDR ganz unmittelbar und direkt an dem, was hier in der Bundesrepublik in den Jahrzehnten aufgebaut wurde. Die D-Mark ist eine der stabilsten und allgemein akzeptierten Währungen der Welt. Sie ist das Fundament unseres Wohlstandes und auch unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Eine Währungsunion, meine Damen und Herren, macht nur dann Sinn, wenn die DDR ihrerseits umfassende marktwirtschaftliche Reformen einleitet. Dabei geht es konkret um eine umfassende Bestandsaufnahme finanzieller Tatsachen und Fakten und um die Sicherung, das füge ich ebenfalls nachdrücklich hinzu, der bewährten Stabilitätspolitik der Deutschen Bundesbank für dieses Währungsgebiet, um eine zügige Durchführung der angekündigten Wirtschaftsreformen. Ich nenne auch hier die Stichworte Gewerbefreiheit, Eigentumsordnung, Wettbewerbsordnung, Umweltschutz, Lohn- und Preissystem, Freiheit im Außenhandel und füge bewusst aufgrund bestimmter Beschlüsse aus den letzten Wochen in der Gewerkschaftsbewegung der DDR hinzu, eines modernen Betriebsverfassungsgesetzes, was die Arbeitnehmer in den Betrieben in der Verantwortung beteiligt. Es geht aber auch vor allem, und das war ein breites Thema und eine gemeinsame Sorge in unseren heutigen Besprechungen, um die notwendige soziale Flankierung dieser Reformen im Blick auf die Einführung der Arbeitslosenversicherung, der Anpassung des Rentensystems und natürlich, wenn ich von Rentnern rede, auch muss ich sprechen von der Sorge der Rentner in DDR, vor allem um ihre Sparguthaben. Ich betone, die soziale und ökologische Absicherung dieser Reformpolitik ist für uns und für mich von zentraler Bedeutung. Dagegen können die bisherigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten nach unserer Überzeugung eben nur mit marktwirtschaftlichen und sozial- und ökologisch begleitenden Umgestaltungen begleitet werden. Wir wünschen den dadurch ermöglichten Zustrom privaten Kapitals und damit auch den Ausbau neuer, zukunftsträchtiger Betriebe und Arbeitsplätze. Hier gibt es höchst ermutigende Anzeichen, die wir tatkräftig fördern wollen. Wir sind uns über die Risiken dieses Weges durchaus im Klaren. Wir gehen diesen Weg auch, weil die wirtschaftliche Situation der Bundesrepublik Deutschland an der Jahreswende 1989-1990 ungewöhnlich günstig ist. Vor allem gewinnen unsere hohen außenwirtschaftlichen Überschüsse im Blick auf die DDR eine neue Bedeutung, um es deutlicher zu sagen. Wenn es nur gelingt, einen geringen Teil unseres Handelsüberschusses in Höhe von gut 130 Milliarden D-Mark in die DDR umzulenken, wenn es gelingt, einen kleinen Teil unseres jährlichen Kapitalexports in Höhe von 100 Milliarden D-Mark für die DDR nutzbar zu machen, dann ist dies eine großartige Chance, um dort den entscheidenden wirtschaftlichen Anschub zu schaffen. An Gütern und Kapital, die in der DDR für den wirtschaftlichen Neubeginn eingesetzt werden können, besteht grundsätzlich kein Mangel. Ich beurteile sehr positiv auch die Bereitschaft der Wirtschaft in der Bundesrepublik und ich füge hinzu, auch in der EG und in vielen Ländern außerhalb der EG zu einem Engagement in der DDR. Es gibt eine Fülle von konkreten Verabredungen. Wir wünschen, dass sie möglichst bald in die Tat umgesetzt werden. Hier liegt das letzte und entscheidende Wort bei der Schaffung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der DDR. Meine Damen und Herren, ich sage das auch in die Diskussion in der Bundesrepublik hinein. Das Leitwort für die vor uns liegende Zeit, vor allem für die allernächsten Monate, muss lauten nationale Solidarität. Dies ist, wie ich finde, eine selbstverständliche und eine nationale Pflicht. Es geht um ein großes gemeinsames Werk in unserem bislang geteilten Vaterland. Es geht um eine friedliche Zukunft für ein freies und geeintes Europa. Es geht um den deutschen und den europäischen Beitrag zum Weltfrieden. Ich darf für die Bundesrepublik sagen, wir stellen uns dieser Verantwortung. Das Gespräch war, ich sage es noch einmal, von diesem Geist geprägt, auch wenn wir verständlicherweise bei dieser ersten Zusammenkunft in einer ganzen Reihe von Fragen keineswegs übereinstimmten. Ich sage das schon, dies ist ein erstes Gespräch. Wir werden die Gespräche fortsetzen müssen, auch und vor allem natürlich, wenn die Volkskammer gewählt ist, die neue Regierung der DDR bestellt ist. Soweit der Bundeskanzler. DDR-Ministerpräsident Hans Modrow war mit schwerem Gepäck beladen in die Verhandlungen gegangen. Vor allem hatte er vom runden Tisch in Ost-Berlin kein Mandat erhalten, schon heute, wie in Bonn erwartet, endgültig eine Währungsunion beider deutschen Staaten zu vereinbaren. Stattdessen die Forderung nach einem 15 Milliarden Solidaritätsbeitrag der Bundesrepublik für die DDR. Dazu und zu anderen Fragen, Erläuterungen und Bewertungen von Hans Modrow. Möge man nie vergessen, dass vom Volk der DDR in die Vereinigung nicht nur die bittere Niederlage des realen Sozialismus eingebracht wird, sondern auch jenes stolze Wort, wir sind das Volk. Ich hoffe zutiefst, dass dieses Wort und sein politischer Inhalt nicht verloren gehen werden. Möge man nie vergessen, dass die DDR in ein künftiges Deutschland Werte einzubringen hat, geistige und kulturelle Werte, die in Jahrzehnten trotz alledem gewachsen sind, und materielle Werte, deren sich die Arbeit und Ingenieure, die Bauern und Handwerker, ja auch die sogenannten kleinen Angestellten nicht schämen brauchen. Wer heute rasch und gern nur von einer instabilen DDR oder deren schwierigen Wirtschaft spricht, muss sich am Ende auch befragen lassen, ob man den Preis der Vereinigung nicht zu sehr zu Lasten des Volkes drücken will. Meine Regierung kennt die Substanz der DDR sehr genau, und ich sage Ihnen, das ist eine sehr hoffnungsvolle Grundlage. Fleißige Menschen, fähige Menschen, ja, wie sich immer mehr zeigt, durchaus kreative Menschen, und hinzu kommt ein enormes Anlagenvermögen, das zwar investitionsbedürftig ist, aber keineswegs völlig veraltet. Wir hatten heute ausführliche und, wie ich glaube, auch konstruktive Gespräche über die jetzt zu gehenden Schritte zu einem deutschen Staat. Dabei bleibt das Problem des schritt- und stufenweisen Vorgehens, des ausgewogenen, dessen, wovon der Bundeskanzler auch in zurückliegender Zeit wiederholt sprach, das Schritt- und Augenmaß werden weiter gefragt sein. In diesen Verhandlungen ist deutlich geworden, dass es in meiner Regierung der nationalen Verantwortung einen einheitlichen Standpunkt gibt, was die Sicherung des sozialen Besitzstandes der DDR-Bürger betrifft. Und hier besteht auch nach der gestrigen Beratung des Runden Tisches in der DDR, wir haben das Beratungsmaterial dieses Runden Tisches auch dem Herrn Bundeskanzler übergeben, zugleich Übereinstimmung. Es ist ebenfalls deutlich geworden, dass sich beide Regierungen der Notwendigkeit stellen müssen, erstens die Schritte zur Vereinigung in dem europäischen Prozess zu sehen und diese Schritte auch darin unabdingbar einzubetten. Zweitens, bereits jetzt das Mögliche zu tun, damit sofort nach dem 18. März, also nach den Wahlen zur Volkskammer, der Prozess einer relativen Annäherung in Richtung Wirtschafts- und Währungsunion oder Wirtschaftsgemeinschaft eingeleitet werden kann. Dazu werden Experten wie bereits betont, schon ab nächster Woche ihre Beratungen und ihre Arbeit aufnehmen. Drittens, und das sei noch einmal betont, müssen bereits jetzt bestimmte soziale Sicherheiten vorgesehen werden, damit Rentner und andere Bevölkerungsgruppen vor Problemen bewahrt bleiben. Das betrifft auch die Sparkonten. Es gibt auch die Zusicherung und das Erfordernis, dass der Bauer sich um seinen Grund und Boden nicht Sorgen machen muss. Es bleibt die Erwartung, die auch der runde Tisch gestern ausgesprochen hat, dass ein Solidarbeitrag der Bundesrepublik für die Deutsche Demokratische Republik geleistet wird. Ich sehe also nach wie vor meine Pflicht darin, die Bürger der DDR vor Schaden zu bewahren und gemeinsam übereinstimmende Interessen mit den Bürgern der Bundesrepublik zu sehen. Niemand sollte mit Furcht in ein künftiges Deutschland gehen. Deshalb ist es auch geboten, die Aufforderung zu wiederholen, jeder möge nun wirklich in seiner angestammten Heimat bleiben. Alle haben eine Perspektive, alle haben ihre Chancen. Meine Damen und Herren, am 1. Februar habe ich einen Stufenplan für die Vereinigung der beiden deutschen Staaten vorgelegt. Gewiss kann man heute darüber diskutieren, wie sie ineinander geschachtelt oder nacheinander gestaltet werden, aber notwendig wird bleiben und sein, dass hier mit Bedacht und Augenmaß weiter vorgegangen wird. Vorstellungen, auch die einen künftigen Bundesstaat betreffen, mit Ländern auf dem Territorium der DDR von heute, erwarten und erfordern natürlich, dass auch darüber in Gründlichkeit gearbeitet und auch hier davon ausgegangen wird, dass ein Prozess eingeleitet werden muss, der mit der verfassungsgebenden Arbeit zusammenhängt. Jetzt geht es in der Tat darum, konkrete Schritte abzustecken und einzuleiten. Daran wird meine Regierung, soweit dies noch möglich ist, bis zum 18.03. weiter wirken. Und über den 18.03. hinaus nach den Wahlen wird gewiss das neu gewählte Parlament, wird die neu gewählte Regierung diese Schritte, und das ist ablesbar aus den Programmen und den Konzepten der verschiedenen Parteien, die sich gegenwärtig zur Wahl in der Deutschen Demokratischen Republik stellen, auch fortsetzen. In der Studie selbst sieht es aber dann doch etwas anders aus. So heißt es beispielsweise zum Thema Einfluss der Sowjets in der Dritten Welt: Die UdSSR ist zwar weniger direkt in Konflikte verwickelt, dafür habe sie aber mehr militärische Hilfe angeboten. Und weiter, die USA sehen wenig oder keine Veränderungen bei der Unterstützung von Ländern wie Libyen, Nordkorea, Kuba oder Nicaragua. Und solange die Russen in Afghanistan mitmischen würden, solange würden auch die USA die Freiheitsbewegung unterstützen. Das Pentagon-Papier wartet mit einer mutmaßlichen Bedrohung auf, die selbst CIA-Chef Webster bei einer Anhörung vor wenigen Wochen nicht mehr sah. Er hatte festgestellt, dass vor allem im Nahen Osten der Konkurrenzkampf der Supermächte abgeschwächt ist. Auch in einem weiteren Punkt zeigt die Dokumentation, dass sich bei den US-Militärs in ihrer Einstellung zur UdSSR offenbar wenig geändert hat. Unter der Rubrik Weltkrieg heißt es zweideutig: Sollte es zu einer weltweiten kriegerischen Auseinandersetzung kommen, müssten die Vereinigten Staaten sich auf einen Konflikt einstellen, der ums Überleben der USA geführt werde. Außerdem steht in dem Papier, dass es unklug wäre, den US- und NATO-Streitkräften nur eine Vorwarnzeit von 14 Tagen bei einem Konflikt mit den Warschauer Paktstaaten einzuräumen. Im vergangenen Jahr hatte eine Geheimstudie eine Vorwarnzeit für die NATO von 33 bis 44 Tagen als notwendig bezeichnet. William Kaufmann, Ex-Berater des Verteidigungsministeriums, sieht in der Dokumentation eine Identitätskrise der Militärs. Sie müssen, so sagte er der Washington Post, ihre eigene Position rechtfertigen. 40 Jahre lang wurde den Soldaten gesagt, die Sowjetunion sei ein aggressiver Gegner, der versuche, den Kommunismus weltweit zu verbreiten. Nun könne man sehen, dass alles ganz anders kommt. Aber die Militärstrategen hätten an der neuen Rolle zu knabbern.